Ja, guten Morgen meinerseits. Ich muss mich jetzt auch erstmal daran gewöhnen hier, aber kriegen wir dann wohl auch hin. Zunächst mal eben ganz paar Worte zu unserer Gemeinde aus Hittfeld. Ich weiß nicht, war unser neuer Pastor eigentlich schon mal hier bei euch zum Predigen? War noch nicht? Jonathan Martens? Wollen. Ja, mach mal. Okay. Ganz kurz ein paar Worte zu unserer Gemeinde in Hittfeld. Wir sind ja genauso wie ihr auch von Corona natürlich betroffen und wir haben eigentlich ähnliche Sachen wie ihr gemacht oder machen sie nach wie vor. Das heißt, wir haben auch sogenannte Hybrid-Gottesdienste, heißt das ja heutzutage so modern, ne? Also sprich, man kann sich da bei uns in der Gemeinde treffen bis zu einem gewissen Umfang und mit Abstand und Maske und all den Tüdelkram. Und gleichzeitig gibt es bei uns dann noch einen Gottesdienst über YouTube, den man dann sozusagen für eine Woche noch verfolgen kann. Wir merken auch, dass so die Rückkehr in den Normalbetrieb nicht so einfach ist, dass sich doch der eine oder andere ein bisschen auf Distanz hält. Das hat natürlich auch teilweise sicherlich gesundheitliche Gründe und im Moment ja auch wieder etwas mehr. Ja, ansonsten waren wir eine Gemeinde, die lange Zeit so ein bisschen auch im Durchschnittsalter immer angestiegen ist, weil von unten nichts nachkam. Das hat sich bei uns gerade wieder ein bisschen geändert. So die letzten, oh, weiß nicht, das letzte halbe Jahr oder Dreivierteljahr, also haben sich doch ein paar junge Familien eingefunden oder junge Menschen, die jetzt Familie gründen. Das ist ganz schön für uns, weil es war fast so, dass wir keinen Kindergottesdienst mehr machen mussten. Jetzt müssen wir es wieder machen. Und das finde ich eine ganz schöne Entwicklung. Und auch für unseren Pastor, der Jonathan Mainz mit seiner Familie sind ja auch relativ jung. Die kamen praktisch auch in so eine Gemeinde, wo keine weiteren Kinder mehr waren oder kaum noch. Und die haben diesen Schritt gewagt und die sehen jetzt, dass es irgendwie auch Früchte trägt. Und das ist ganz schön. Okay, aber kommen wir jetzt zur Predigt von heute. Ich möchte das mal mit einem. Ja, Vers ist vielleicht falsch gesagt, aber mit ein paar Worten beginnen, die vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört hat. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass. Allfehd hat nun ein Ende. Wer weiß, wo das herkommt oder wo das heute noch gesungen wird. In Gottesdiensten der Landeskirche, genau. Wer vielleicht ein bisschen landeskirchlichen Hintergrund hat, ich habe den zum Beispiel, und ich bin damit damals sozusagen aufgewachsen, und wenn man das immer wieder hört, dann ist das ja im Kopf drin. Dann ist das halt so, und das wird ja dort auch gesungen, und ich finde persönlich, diese Verse oder diese Worte in Verbindung mit der Musik, es ist einfach was Gewaltiges. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Liturgie in den Landeskirchen mitgemacht hat. Wir sind ja nicht so liturgisch in den freien Kirchen. Ist vielleicht auch richtig, aber manchmal finde ich es auch schade. Also da wird jedenfalls in diesen paar Versen wird ja so viel ausgedrückt und wird eigentlich in Verbindung mit der Musik etwas Wunderbares ausgedrückt. Und darum soll es auch heute gehen. Und Dieter, jetzt bitte ich mal, dass du vielleicht die erste Folie da öffnest. Dankeschön. Es geht wieder um den Römerbrief, das habe ich ja die letzten Male auch gemacht. Und heute geht es um das Kapitel 5. Ich will aber noch mal ganz kurz zurückkommen, um einfach den Kontext darzustellen, wo wir heute sind und wo das herkommt, wo das hingeht. Der Römerbrief ist ja sozusagen eigentlich eine Zusammenfassung des Evangeliums und all dessen, wie die Welt so tickt und wie Gott sie erlöst hat und wie wir damit uns zurechtfinden. Und man kann das sozusagen mit der Frage oder mit den Fragen auch starten, wie überwinden wir diese Welt und wie kommt der heilige Gott und der unheilige Mensch zusammen? Und im Römer 1 geht es ja um, ging es um das Thema Sünde und Zorn Gottes. Sprich, diese Welt steht eigentlich letztendlich immer unter dem Zorn Gottes, weil wir Menschen uns sozusagen in ihr alleine bewegen wollen und wir müssen mit diesem Zorn Gottes leben, ob wir wollen oder nicht. Das ist eine Tatsache und die bringt uns durchaus in die Bedrohung. Dann geht es im Kapitel 2 bei Paulus zum einen um den guten Willen des Menschen, der versucht, mit seinen eigenen Ideen das zu überwinden. Und wird dann aber feststellen, im Zuge des Gesetzes, dass Gott ja gegeben hat im Alten Testament, dass er eigentlich scheitern muss, der Mensch. Und dann zeigt Paulus in Römer 3 und 4 eigentlich die Lösung des Ganzen auf. Er kommt dann sozusagen auf Jesus, auf das Opfer Jesu und auf die an das Kreuz und auf die Erlösung der Menschen und die Möglichkeit sozusagen das in Anspruch zu nehmen. Und er nennt das dann nachher die neue Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die nicht aus Werken kommt, sondern aus dem Glauben. Und so fängt praktisch der Römerbrief ganz unten an. Er führt eigentlich sogar am Anfang so richtig in die Tiefe und sagt, Leute, ihr müsst mit diesem Zorn Gottes zurechtkommen und ihr werdet damit nicht zurechtkommen, weil ihr immer Gott immer gegen euch habt. Damit werdet ihr am Ende scheitern. Aber dann fängt er natürlich an, das aufzubauen und zeigt auf, wo die Lösung des Ganzen liegt. Und jetzt kommen wir sozusagen heute im Kapitel 5 schon so ziemlich auf den Höhepunkt, sag ich mal, auf das Thema Frieden mit Gott. Und in Kapitel 5 sind wir sozusagen on top, kann man vielleicht schon sagen, oder bleiben auf diesem hohen Niveau, dass Paulus vom Frieden mit Gott spricht. Darüber werde ich heute dann etwas sagen. Und dann wird er in den weiteren Kapiteln, deshalb wäre es gut, wenn du noch einmal zurückgehst, Dieter, ganz kurz, wird er dann darüber sprechen, wie die Christen trotz dessen, dass sie Sünder sind, weiterleben können. Er wird nochmal auf die Bedeutung des Gesetzes zurückkommen und dann wird er auch nochmal in Kapitel 8 sprechen über die Christen in der Welt des Todes. Und diese Kapitel 5 bis 8, das ist eigentlich so vom ganzen Geist, oder wie man es nennen will, so, dass das extrem positiv, sagen wir mal, beschrieben wird. Und jetzt können wir auf die zweite Folie gehen. Das sind auch schon die letzte für heute. Nur zur Struktur. Es geht hier um das Thema Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott in den Kapiteln 1 bis 11 und dann um das Thema Adam und Christus, wo er sozusagen nochmal wieder ein bisschen zurückkommt auf den alten Menschen und nochmal zeigt, wie es denn heute um ihn steht. Ja, also es geht letztendlich um die Entdeckung, dass der Christ nicht nur in einem neuen Verhältnis zu Gott steht, sondern in einem völlig neuen Sein lebt. Und das ist unvergleichlich mit dem Leben anderer Menschen. Und darum geht es heute. Das Kapitel beginnt im Grunde mit einem gewaltigen Lobgesang, den jetzt nur der Christ Paulus anstimmen kann. Und da heißt es in den ersten 11 Versen, die lese ich jetzt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Jetzt, da wir wissen, dass der Zorn Gottes am Kreuz von Golgatha aufgehoben worden ist, jetzt, wo wir wissen, dass der gekreuzigte Jesus der auferstandene Herr ist, der über alle Herren Herr ist, dessen Name über allen Namen ist und dessen Vollmacht, weil es durchzieht und umspannt, jetzt, da wir wissen, dass er sich dem Glaubenden anvertraut und ihm alle Versöhnung und Liebe des Vaters gibt, jetzt, wo wir wissen, dass er unsere ewige Rechtfertigung ist, jetzt, sagt Paulus, haben wir Frieden mit Gott. Und das ist, wir reden das vielleicht so leicht daher, aber wenn man diese Kapitel vorher gelesen hat, muss man sagen, es geht sozusagen ein gewaltiges Aufatmen durch die zeitliche und ewige Welt. Die Not ist zu Ende. Die Angst ist vorbei. Die Macht der Sünde ist durchbrochen und der Tod, und das ist das Entscheidende, ist entmachtet. Denn der Tod ist ja eigentlich die Folge der Sünde. Nun ist Frieden mit Gott. Und wir Christen, wir können im Glauben an Jesus die Sünde verlassen. Wir können sozusagen die Höllentore durchschreiten und wir wissen, dass der Tod uns nicht mehr von Jesus trennen wird. Das wird wahrscheinlich auch das sein, was der, hieß er Bernd Groth? Ich kenne ihn persönlich nicht, aber was der gerade jetzt erfährt. Wir Christen leben im Frieden. Und das ist eine gültige und eine bestimmende Wirklichkeit. Zwischen Mensch und Gott ist jetzt kein Gegensatz mehr. Zwischen diesem heiligen und ewigen Gott und dem unheiligen, sterblichen Menschen herrscht jetzt Frieden. Der mit uns eigentlich Tabula rasa machen könnte, hat mit uns Frieden geschlossen. Und die Frage ist auch gar nicht, ob wir Menschen das schon wissen, sondern das ist einfach eine Tatsache. Das steht, dass der Friede Gottes uns wirklich umgibt und durchzieht. Das ist etwas, dem sind die Christen ausgesetzt, ob sie wollen oder nicht. Das ist so, dass Gott diesen Frieden mit uns geschlossen hat. Das hat überhaupt nichts mit Waffen oder mit Abrüstung zu tun. Nichts mit Politik, sondern es hat alleine was mit dem Opfer auf Golgatha zu tun. Hier ist Frieden geschlossen worden, von dem die Welt überhaupt nicht zu träumen wagt. Und wenn die Welt auch im Krieg versinken möge oder im Klimawandel oder im Corona oder was auch immer uns gerade betrifft, auf Golgatha ist Frieden gemacht worden zwischen Gott und Mensch. Das ist unabhängig davon. Und wenn in unserem Leben nichts mehr gelingt und wir vielleicht selber entsetzt sind über unser Scheitern oder über unser Vergehen, am Kreuz von Golgatha hat Gott mit uns Frieden gemacht, das bleibt bestehen. Und das ist auch kein Seelentrost für irgendwelche verweichlichten, frommen Menschen, sondern es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die in der Geschichte der Menschheit fest und unerschütterlich gegenwärtig ist. Da gibt es nichts anzurütteln. Und diesen Frieden, den können wir erleben, wenn wir unser Leben Gott ausliefern. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir einen Neuanfang wagen, wenn es um unsere Gesundheit schlecht bestellt ist, wenn es ans Sterben geht, dann können wir diesen Frieden erleben. Das ist Fakt. Und von dieser Wirklichkeit geht Paulus eben aus. Und er rühmt, dass in diesen 11 Versen, jeder Vers ist sozusagen Evangelium. Diese Botschaft ist so einzigartig in der Welt und wir haben Zugang dazu. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist etwas, was es sonst nicht gibt, aber wir wissen das. Wir durften das hören und konnten das glauben. Damit sind wir nicht irgendwas Besonderes, Edles oder sonst irgendwie was, sondern wir haben es gehört und ihm vertraut und jetzt können wir das erleben. Wir bilden uns das nicht ein. Wir haben an diesem Reichtum sozusagen Anteil und auch in schwierigen Situationen loben wir Gott. Und wir haben jetzt Gott gelobt. Die ganzen Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, waren doch ein einziger Lob. Nichts anderes sagen auch diese Verse in der Liturgie aus, ne? Die in der evangelischen Kirche Sonntag für Sonntag gesungen werden, ne? Ich weiß nicht, wie viele Menschen das da in ihrem vollen Bewusstsein singen, aber es ist so. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade, darum, dass nun und nimmer mehr uns rühren, kann kein Schade, ja? Gott hat uns wohlgefallen und jetzt ist Frieden und aller Streit hat ein Ende. Das wird jeden Sonntag dort gesungen und das ist die Wahrheit. Paulus rühmt Gottes Liebe, indem er plötzlich auch auf das Thema Versöhnung kommt, die nun Wirklichkeit ist. Und Versöhnung, davon kann man nur sprechen, wenn zwei Dinge oder Menschen zusammenkommen, die eigentlich nicht so einfach zusammengehören oder die gegeneinander stehen. Wenn man zum Beispiel, ich nehme mal hier Papier und Eisen, das sind ja zwei Dinge, die überhaupt nicht miteinander irgendwie in eine Verbindung kommen können. Die kann man nicht zusammenschweißen und wenn man da Feuer durch Schweißgeräte erzeugt, dann wird das Papier verbrennen. Und so ist es auch mit dem Menschen und Gott. Es ist dieses widersprüchliche Gegeneinander in dieser Welt und im Himmel, Das ist der heilige, ewige Gott und der gottfeindliche, sündige, vergängliche Mensch, wir. Und nun ist Gott in Jesus aus dem Himmel zu uns in unsere Tiefe gekommen, um uns für alle Zeit und Ewigkeit mit uns zu ein. Und das ist sozusagen die Versöhnung, die geschehen ist. Und als Jesus am Kreuz starb, da kam Gott in unsere Hölle. Ja, er kam in unsere Hölle. Und als Jesus vom Tod auferstand, da bekamen wir den Weg frei in den Himmel. Und wo Jesus ist, da kann Gott beim Menschen sein. Und wo Jesus ist, da kann der Mensch bei Gott sein. Ja, Jesus ist der, der das sozusagen zusammenschweißt. Und so geschieht Versöhnung im Kreuz und in der Auferstehung. In ihm kommen Gott und Mensch zusammen. Gott bleibt der heilige Gott und ist doch in Jesu Kreuz unser Vater geworden. Und wir bleiben vergängliche, sündenanfällige Menschen und sind doch gleichzeitig durch Jesus des Vaters liebste Kinder. Das sind Fakten. So geschieht in Jesus Christus Versöhnung. Wir gehören unauflöslich zusammen. Aber das ist natürlich nur im Glauben möglich. Und diese Auswirkungen der Versöhnung sind schon weitreichend und machen den christlichen Glauben, würde ich sagen, einzigartig und unter den in Anführungsstrichen Religionen konkurrenzlos. Wir bezeichnen das ja nicht als Religion eigentlich. Wir Christen, wir können ohne Angst lieben, denn wir sind geliebt. Wir sind geliebt von Gott. Und wenn uns Angst überfällt, und das kann sein, Jesus selbst stellt sich ja, sagt uns das ja, dass es sein kann, dann wissen wir, dass diese Angst auf uns kein Recht hat. Denn wir gehören zu Gott. Wir gehören dem Herrn. Der Christ kann auf alle Dinge und Menschen, auf alles Wissen und Geschehen zugehen, denn nichts wird ihn scheiden von der Liebe Gottes. Er kann und wird diese Welt als Geschenk empfangen und auch wieder loslassen, wenn Gott es fordert. So wie der Bruder Groth vielleicht gerade davor steht. Er kann das empfangen und er kann es wieder loslassen, wenn Gott es fordert. Wir werden dem Leben auf der Spur sein und immer überall Spuren des Lebens hinterlassen. Denn wir sind versöhnte Menschen. Wir Christen werden nicht mehr in die Sünde einwilligen, aber natürlich werden wir sündigen. Und wir werden dann aber wissen, dass das letzte Wort über die Sünde nicht der Fluch ist, sondern die Vergebung. Ja? Wir Christen sind versöhnt. Wir wissen, dass Leid und Tod zum Leben dazugehören, aber dass sie uns nie vom Herrn trennen können. Der versöhnte Christ muss die Zukunft und die Ereignisse der Geschichte, der Wissenschaft und der Kultur gar nicht ängstlich abwarten und gucken, was passiert da, was ist das? Denn er weiß, es ist alles in allem und wird durch und mit der Geschichte wird Gott sein herrliches Werk vollenden. Wir Christen wissen im Glauben, das Leben liegt am Ende auch immer vor uns. Ja? Weil es ja nicht hier zu Ende ist, sondern in der Ewigkeit weitergeht. Und das alles kann der versöhnte Christ glauben und bezeugen. Das kann kein gesetzestreuer Jude, das kann auch kein Moslem mit Allah erleben und kein Buddhist wagt so hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Und der Atheismus schon gar nicht, wenn man das ein oder andere Zitat von manchen Atheisten wie Friedrich Nietzsche dann mal liest. Die Versöhnung mit Jesus macht immer unser Leben hell und es macht es mutiger. Es ist so, dass es sich um eine lebensgestaltende Kraft verhält, mit großen Auswirkungen auf das eigene Leben und auf die Gemeinde und Gesellschaft. Aber das hängt alles vom Glauben ab. Und ohne diese lebendige Beziehung zum Jesus bleibt das natürlich alles nur Gerede. Das muss uns auch klar sein. Und deshalb muss sich jeder immer wieder hinterfragen in dem, was er tut und was wir glauben, wie wir beten, wie wir unser Leben darstellen. Ich fand das sehr gut in dem Lied von Manfred Siebald, was wir vorhin gesungen haben, wo es ja auch darum ging, was zeigen wir eigentlich nach außen und was ist eigentlich hinter den Kulissen los, wenn wir ehrlich vor uns selber sind, wenn wir uns vor Gott stellen und sozusagen uns nackt machen, hätte ich beinahe gesagt, und ehrlich sind vor ihm und seine Sichtweise einnehmen, dann ist das gut und förderlich für unser Leben und dann wird all das auch mit uns passieren, dass wir wissen, egal in welcher Situation wir sind, wir sind immer auf der Seite der Sieger sozusagen, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant sein soll oder wichtigtuerisch. Aber wir sind auf der Seite der Zukunft. Und diese Zukunft ist Gottes Ewigkeit. Jetzt kommen wir auf ein anderes Thema, nämlich auf Adam und Christus. Und das sind die Verse 12 bis 21. Deshalb wird durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, und wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist auch etwas Gewaltiges, was Paulus hier eigentlich anführt. Durch die Rechtfertigung des Sünders kommt der Mensch in ein neues Sein, nennen wir es mal so. Und das Wort muss man vielleicht in dem Zusammenhang erstmal erklären. Wir verstehen unter Sein eine Lebenswirklichkeit, die einen Menschen bestimmt. Hier in Schneverding, bei uns in Hintfeld. Der Mann hat zum Beispiel ein bestimmtes Sein, das ihn seiner Männlichkeit bestimmt. Wir sprechen von Männlichkeit. Das Gleiche gilt von der Frau, die auch letztendlich ein Stück weit von ihrem Frausein bestimmt wird. Wir haben innerhalb unseres Seins bestimmte Möglichkeiten, die uns auch begrenzen. Das Sein bringt uns hervor und macht uns. Wir sind nicht das, was wir gerne sein möchten, sondern wir sind das, was uns unser Sein ermöglicht. Wir können das auch auf ein Volk oder an eine Regierung denken, an eine Kultur oder eine Sprache. Stets kehrt diese Grundeinsicht wieder, dass wir ein Teil eines größeren Ganzen sind und vom Ganzen bestimmt werden. Ich bin in den letzten Monaten sehr häufig in Kenia gewesen aus beruflichen Gründen und erlebe sozusagen öfter mal diese zwei Gesellschaften und unsere hier, die ich ja kenne, und die andere, die ich jetzt ein bisschen kennengelernt habe. Ich bin da nicht irgendwo als Tourist unterwegs, sondern mitten im Leben dort. Und das ist eine völlig andere Kultur, wie Menschen sich manchmal verhalten, wie sie denken, wie sie mit Essen umgehen und mit was weiß ich, mit welchen Dingen auch die Christen, so wie sie da, ich bin ab und zu dort schon im Gottesdienst gewesen in einer Gemeinde, wie sie sozusagen geprägt sind, wie sie dann ihre Gottesdienste ausleben im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon sehr unterschiedlich. Man merkt, dass wir Menschen sind immer von irgendwas auch geprägt. Aus der Gesellschaft, in der wir sind, in den Umständen, in denen wir leben. Und eben als Mann und als Frau. Und jetzt kommen wir auf dieses Thema Adam und Christus. Paulus stellt nämlich diese zwei Seinsweisen aneinander gegenüber. Adam und Christus. Adam sein bedeutet, dass der Mensch unter der Macht der Sünde leben wollte und jetzt unter der Sünde und dem Zorn Gottes leben muss. Das ist sozusagen nochmal wiederholt aus Kapitel 1. Über den Menschen wird also an der Stelle letztendlich verfügt. Ja, er ist unter diesen Bedingungen am Leben und muss damit zurechtkommen. Der Sünder ist in seiner Sünde gefangen. Er kann machen, was er will. Wir verstricken uns immer mehr in Selbstherrlichkeit und in Gottesfeindschaft. Das ist einfach so. Erst wollten wir die Sünde, jetzt gibt uns Gott da hinein, nun müssen wir sündigen. Wir sind sozusagen Knecht der Sünde. Das ist einfach ein Fakt. Im Christsein lebt der Mensch, der an Jesus Christus glaubt und mit ihm lebt. Er ist gerecht gesprochen und frei von diesem Machtanspruch der Sünde. und die Gottesferne ist zu Ende. Der Glaubende lebt in einer lebendigen Beziehung zu seinem Herrn, die ihn bestimmt und leitet. Der Christ ist auch ein Knecht, er ist ein Knecht Jesu. Ja? Aber er wird von anderen Dingen bestimmt. Und natürlich deutet Paulus hier diese Adam-Existenz des Menschen nun von Christus her. Und sein Ziel ist es, von der Christus-Existenz des Glaubens zu sprechen. Paulus schließt also sozusagen von der Christus-Erkenntnis auf die Adam-Erkenntnis, vom Licht her auf das Dunkel. Und wie kam es zum Adam-Sein? Paulus weist hier auf den Einbruch der Sünde hin. Der Mensch, Adam, der aus der Erde gemacht, öffnete der Sünde die Tür und ließ sie in die Welt. Nun ist sie da und mit ihr das Urteil Gottes: Geh fort von der Gemeinschaft mit mir. Das ist ja das, was damals passiert ist, als Gott ihn aus dem Paradies geschickt hat. Und diesen Bruch, diesen Hinauswurf aus dem Paradies nennt Paulus Zorn Gottes. Der Mensch ist nicht mehr bei Gott. Gott hat ihn fortgeschickt. Diese Trennung ist geistlich gesprochen die Verdammnis oder der Tod. Tod ist hier also nicht physisch, sondern geistlich in dem Augenblick zu verstehen. Aber natürlich gibt es auch den physischen Tod als Folge der Sünde. Der Sünde, die in die Welt gekommen ist, haben wir Tür und Tor geöffnet. Es ist nicht so, dass wir von Geburt aus nur die Sünde zu erleiden hätten, das natürlich auch, sondern wir haben sie, so wie Adam, auch gewollt. Und wie Adam wollen auch wir gerne Gott sein. Wir wollen uns durchsetzen, unser eigenes Süppchen kochen. Wir glauben nicht, dass Gott sein Wort hält, sich von uns trennt und plötzlich weg ist, für uns nicht mehr verfügbar. Schieben wir das nicht auf die Erbsünde oder auf die Umstände oder was weiß ich was alles. Wir kommen genauso wenig damit durch wie Adam, als er nämlich Eva beschuldigen wollte. Da hat er auch versucht, das zu relativieren und sagen, das ist doch eigentlich gar nicht meine Schuld, das war doch ganz anders. Er war in die Sünde verliebt und wir sind das auch. Und wie Adam sind wir unter der Sünde gefangen. Gott ist uns weit weggerückt. Und nun müssen wir unser Tagwerk und mit viel Misserfolg und Leiden tun, mit Unfruchtbarkeit und Tränen, wie es Adam verheißen war, ne? Als es um den Acker ging. Ich bin ja selber auch Landwirt oder komme aus dem Bereich und weiß immer, wenn so der Weizen wird halt immer mal von Unkraut durchwuchert und das ist im Schweiße des Angesichts verdient, das Geld oder das Brot, und das ist letztendlich in allen Dingen des Lebens so, ne? Wir werden alle beherrscht von Misstrauen, Angst und schlechtem Gewissen wie Adam. Das ist diese Adams-Existenz. Und wir suchen natürlich das Paradies. Ganz egal, ob wir das im westlichen oder im östlichen Gewand tun. Beide heißen wir Adam. Und wir werden das Paradies nicht finden. Wir werden es nicht mehr finden. Wir sind blind geworden dafür, weil wir nur mit uns selbst beschäftigt sind. Wir hören nur, wie Kain seinen Bruder Abel zum Beispiel erschlägt, wie es um uns rum in der Welt zugeht, wie wir uns gegenseitig morden und das Leben schwer machen. Aber wir versuchen alles, um dieses Paradies wiederzufinden. Wir finden es nicht. Die Menschheit, das Menschheitsgeschlecht ist eben adamitisch, ob mit oder ohne Gesetz, ganz egal. Adam bestimmt uns alle und der Fluch der Sünde geht durch die Geschichte und lastet auf uns. Aber, und das ist jetzt wieder das Entscheidende, hier setzt Paulus eben wieder mit der frohen Botschaft ein, um die es allein geht. Die Gabe, die durch ihn gegeben ist, ist größer. Es ist größer durch das Heil Jesu. Christus hat nicht nur alle Sünde vergeben, die mit Adam in die Welt gekommen ist, sondern er macht den Glaubenden eben auch gerecht. Er macht ihn neu. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der beginnt nicht wieder im Paradies. Er wird nicht wie ein Adam vor dem Fall, sondern mehr. Würde er wie Adam, dann könnte er ja wieder im Paradies von der Sünde überfallen werden. Dann müsste er ja befürchten, dass ihn der Zorn Gottes wieder trifft. Nein, sagt Paulus, so ist das nicht. Die Gabe der Erlösung ist viel größer. Wer in diesem Geheimnis der Versöhnung geborgen ist, der kann nicht wieder herausfallen. Wer in der Liebe Jesu gerettet ist, über den hat die Hölle eben keine Macht mehr. Wer an Jesus glaubt, der wird bleiben im Hause des Herrn immer da, heißt es. Wer glaubt, der kommt sogar durch das Gericht Gottes. Der wird erleben, wie der Teufel weichen muss. Wir werden im Leben angefochten. Wir werden fallen, wir werden Ängste bekommen, aber keine Macht wird uns von Jesus trennen können. Kein Fall wird uns aus der Hand Jesu fallen lassen und kein Tod von ihm losreißen. Die Macht Jesu hat allen anderen Mächten den Anspruch auf den Glaubenden verwehrt. Wer im Namen Jesu lebt und ihm allein glaubt, den können die Mächte des Todes anfechten, aber nicht vom Herrn lösen. Das ist so. So stark ist dessen Liebe, so lohnt er das Vertrauen. Und diese Berufung zum Leben ist kein Traum, sondern sie ist eine nüchterne Wirklichkeit. Ja, da können vielleicht manche sagen, ihr Christen, ihr seid ja immer am Vertrösten. So. Mag ja für die so sein. Aber wir haben es erlebt. Es ist eine Wirklichkeit in unserem Leben, dass wir durch den Tod Jesu, durch die Gnade, durch die Hoffnung auf das ewige Leben getragen werden und uns das so enorm hilft in verschiedenen Situationen. Und das ist hier auch die krönende Erkenntnis. Wir herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Bei Adam herrschte der Tod und bestimmte ihn. Nun herrscht die Gerechtigkeit und die Liebe Jesu. Und deshalb herrschen wir im Leben durch unseren Herrn. Was ist das für eine Botschaft? Ohne dass wir arrogant werden wollen, weil wir wissen, durch wen das möglich ist, nicht durch uns. Wir sind zum Leben berufen. Von uns geht Leben aus, weil Christus unser Leben ist. Von uns kann Hoffnung ausgehen, weil Christus unsere Hoffnung ist. Von uns kann Liebe ausgehen, weil Christus unsere Liebe ist. Von uns kann Wahrheit ausgehen, weil Christus unsere Wahrheit ist. Von uns kann Heil ausgehen, weil Christus unser Heil ist. Von uns kann der Sieg über die Sünde ausgehen, weil Christus der Sieg über die Sünde ist. Von uns geht Trost aus, weil Christus unser Trost ist. Von uns kann ewiger Lobgesang ausgehen, weil Christus unser Lob ist. Was für ein Leben, das wir durch ihn empfangen können. Aber das alles nur, wenn wir ihm glauben. Und dieses Kapitel ist tatsächlich der Höhepunkt des Römerbriefes, würde ich sagen. Hier öffnet sich die Weite für das Heil, das Jesus uns gegeben hat. Es ist so enorm. Nun wird deutlich, was er uns schenken will. Es ist wahr. Wir Christen leben in einem neuen Sein. Ein paar Verse aus einem Lied, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählst den Heiden. Jesus ist kommen. Grund ewiger Freuden. Die Wahrheit vom neuen Sein in Christus ist auch der Grund für alles Singen und Loben, für alle Musik in der Kirche. Die Kirche Jesu oder die Gemeinde Jesu singt nicht so nebenbei, sondern sie singt hauptsächlich. Und wir haben das ja heute Morgen hier erlebt und ich fand, dass die Lieder sehr gut sozusagen auch in diesen Kontext passen. Das Gotteslob ist schönster Ausdruck unserer Gemeinde. Sozusagen der Einklang des Herrn mit den Glaubenden schafft diese Musik. Es ist nichts Besonderes, wenn die Gemeinde singt. Es wäre eher etwas Besonderes, wenn sie es nicht tun würde. Musik ist Ausdruck des Staunens. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes versetzt in Staunen und darum auch ins Singen. Und der versöhnte Mensch, die versöhnte Gemeinde, bekommt mit dem Lobgesang sozusagen ein Lachen der Erlösten auf ihr Gesicht. So kann man es vielleicht ausdrücken. Wir werden uns vor allem wundern und freuen über diese Wirklichkeit des neuen Seins. Die Existenz des Christen ist in der Tat beispiellos, weil wir in diesem Heil leben. Dieses Heil wird in Leib, Seele und Geist bestimmt. Die Gegenwart Jesus macht unendlich getrost und gewiss. Wir sollten von hier aus auch verstehen, warum Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt sagt, sorget euch um nichts. Wir sind geliebt von ihm. Wir leben bereits mit dem Herrn im Himmel, so komisch das jetzt vielleicht klingt. Obwohl wir hier auf der Erde sind, das ist auch eine Wahrheit. Wir gehen durch die Zeiten, das Ziel ist uns gewiss und das ist die Ewigkeit. Die hat für uns schon begonnen. Wir sollten uns Zeit nehmen, immer wieder zu diesem Lobgesang, so wie heute Morgen. Wir haben dieses Recht zu singen und zu feiern und dankbar zu sein. In Lukas 15, zum Vers 24 heißt es zum Beispiel, sie fingen an, fröhlich zu sein. Und von dieser Gewissheit des Heils wollen wir letztendlich auch unsere Begegnungen manchmal vielleicht auch festlich gestalten, unsere Gottesdienste in dem entsprechenden Rahmen geben. Wir leben in dieser Gemeinschaft und in dieser Gegenwart und darum kann unser Leben sozusagen ein Kunstwerk sein, was sich von anderen absetzt. Aber das Maß dieses Kunstwerks ist nicht riesige Kirchen und Glitzer und was weiß ich, was alles. Es ist einfach, nennen wir es Einfachheit, Freude und Offenheit gegenüber jedem Menschen und allem, was uns unser Herr in den Weg stellt, weil wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Amen.